Kundgabe 6665. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.10.1956. Gottes Werkzeuge in der Endzeit. Falsche Propheten. Was zur Erlösung des noch unfreien Geistigen beiträgt, das wird auch noch in Anwendung gebracht werden, bevor das Ende dieser Erlösungsperiode gekommen ist. Denn jede Möglichkeit wird ausgenützt, weil das Unerlöste einem schweren Lose entgegengeht und Gottes Liebe es davor bewahren möchte, aber der freie Wille des Wesens auch diese ihm gewährten Gnaden nützen muss. Und so treten in der letzten Zeit immer neue Propheten auf, Diener Gottes, die in seinem Auftrag reden und auf das nahe Ende hinweisen. Und alle diese Boten verfügen über ungewöhnliche Kraft, sei es in der Art des Redens, in Heil- oder Gebetskraft oder in seherischer Fähigkeit, so dass die Aufmerksamkeit der Menschen auf jene gelenkt wird und nun gleichsam auch jeder Einzelne von Gott selbst angesprochen wird, wenn auch durch einen Menschen. Denn dieser gibt sich immer nur aus als Werkzeug des Herrn. Und so kann auch der schwächste Glaube eine Stärkung erfahren. Es können auch ungläubige Menschen nachdenklich gemacht werden. Es kann ein solcher Hinweis auf guten Boden fallen, weil ungewöhnliche Erscheinungen ihn begleiten, die aber dennoch nicht den Menschen zwingen, vielmehr von den meisten Menschen als falsches Prophetentum, als Blendwerke hingestellt werden, zumeist von denen, die unter wahrheitsfeindlichem Einfluss stehen, die nur gelten lassen wollen, was sie selbst vertreten, und die auch ein nahes Ende leugnen, das heißt, nicht glauben wollen. Und so wird allenthalber das Wirken Gottes sichtbar werden, doch nur erkannt von den Seinen, von denen, die lebendig glauben und daher auch erkennen, in welcher Stunde die Menschheit lebt. Es wird nichts unversucht bleiben, was noch den kleinsten Erfolg zeitigen kann, weil es von größter Bedeutung ist, in welchem Grad der einzelne Mensch von dem Ende betroffen wird, weil ein geringer Reifegrad schon ihm das Los einer Neubannung erspart und weil Gottes Liebe und Erbarmung dieses noch erreichen möchte, weil er allein es weiß, was es heißt, den ganzen Entwicklungsgang wieder von vorn beginnen zu müssen, und weil er auch weiß, welch endlose Zeit erforderlich ist, um dann in dem Stadium des freien Willens als Mensch wieder auf der Erde weilen zu dürfen, um die letzte Willensprobe abzulegen. Und es werden Zeichen und Wunder geschehen, zwar auch von Seiten des Satans, der die letzte Zeit für sich in der undenklichsten Weise zu nützen versteht und oft unter dem Deckmantel der Frömmigkeit auftritt und die Menschen zu blenden sucht. Aber ihr Menschen werdet jederzeit das rechte Licht vom Blendlicht zu unterscheiden vermögen, wenn ihr nur aufmerket, welches Ziel angestrebt wird und in welcher Hülle ein Prophet auftritt. Ihr brauchet nur darauf zu achten, ob uneigennützige Liebe jene kennzeichnet. Denn die im Auftrag des Gegners von Gott reden und wirken, die verfolgen auch irdische Ziele. Ihnen liegt nicht das Heil der Seelen am Herzen, sondern es sind weltlich gerichtete Ziele, die sie verfolgen. Während die Boten Gottes immer nur die Menschen warnen und mahnen und des nahen Endes Erwähnung tun, mit dem Hinweis, ihre Gedanken Gott zuzuwenden. Und ihre ständige Tätigkeit ist, das Wort Gottes zu künden, den göttlichen Erlöser, Jesus Christus, herauszustellen und sie daher auch im Namen Jesu Wunder vollbringen werden, weil auch dies eine ungewöhnliche Gnade der Endzeit ist, dass Jesus Christus sich offenbart, dass die Kraft seines Namens den Menschen bewiesen wird, dass er selbst also wirket unter den Menschen, die an ihn glauben und für ihn Zeugen. Und nimmermehr werden diese Menschen als falsche Christi und falsche Propheten hingestellt werden können, wohl aber verkannt auch von denen, die ein Scheinchristentum führen, die tote Christen genannt werden können, wenngleich auch sie das Wort Gottes im Munde führen. Denn jeder, der im lebendigen Glauben steht, der hat auch die Fähigkeit zu urteilen, und er wird sich stets bekennen zu diesen Propheten der Endzeit, die im Auftrag Gottes noch tätig sind, um die letzten Seelen zu retten vor dem Verderben. Denn sie verbreiten Licht, und im Licht werden sich auch alle zusammenfinden, die Gott angehören und ihm dienen wollen, bis zum Ende. Amen.